Dass Irmin Schmidt mit solcher Begeisterung Filmmusik aufnahm, hatte dafür gesorgt, dass Can für das gesamte deutsche Filmschaffen verfügbar waren. Surprise, yeah. Röhrentechnik. Röhrentechnik hat durchaus etwas, was zum Beispiel die gesamte Halbleitertechnik nicht hat. Es soll sogar noch Pferde geben. Also ich arbeite besonders gern mit Röhrenverstärkern, das muss ich schon sagen. Du willst wahrscheinlich dein Leben lang weiter Musik machen. Ich möchte gern wachsen und das Gefühl haben, dass ich wachse. Das ist eine Mode. Stell dir vor, es wird Mode, jetzt Trommel zu spielen. Was ich mir durchaus vorstellen könnte. Könnte eine Bewegung ausbrechen, also so eine Art Trommelwut von den Leuten. Jeder kauft sich eine Trommel und fängt an zu trommeln. Das liegt total. Eine richtige Mode, so eine Mode, so wie sich, du siehst die Dinger so oft wie Fahrräder unter Umständen. Leute trommeln überall und haben Spaß und haben eine Art Kommunikation untereinander. Merken im Verkehrslärm und so macht einer bum, bum, bum. Von der anderen Seite hört er wieder bum, bum, bum, bum. Und der hat ihn verstanden. Gibt er ihm noch ein Zeichen? Der gibt ein Zeichen, freut man sich, weil man hat sich verstanden.